Mein eigentliches Amt in Exaten war aber, wie schon gesagt, das eines Schriftstellers. Von der Pike auf habe ich gedient. Besorgen von Korrekturen, Schreiben von Probeartikeln, die korrigiert werden und so weiter. Für die gute Schulung bin ich dem Orden aufrichtig dankbar. Dass ich ein guter Schüler gewesen, löst aber bei ihm wohl weniger freundliche Gefühle aus. Sehr bald wurde ich an selbstständige wissenschaftliche Arbeiten gesetzt. Kirchen, besonders Papstgeschichte, sollte mein Spezialfach werden. Es entsprach durchaus meiner Neigung. Mit welch hohen Vorstellungen von der Reinheit, ja von der Göttlichkeit dieser Geschichte ging ich an meine Aufgabe. Nicht ahnte ich damals, welche entsetzliche Folge dies Studium für mich haben werde, den Zusammenbruch meines Glaubens, den Abfall von ihm, die Trennung von Kirche, Orden und von meiner ganzen Vergangenheit. Ich nenne die Folgen entsetzliche, denn so sehr ich den Wert erkenne, den sie in mein Leben gebracht haben, und so sehr ich das Licht preise, das durch sie mir aufgeleuchtet ist, die Kämpfe, die ich durchmache, die Leiden, die ich erdulden musste, waren entsetzlich, und die Erinnerung an Früheres, an unwiederbringlich Verlorenes ist trotz allem, was ich gewonnen habe, eine bleibende, schmerzlich blutende Wunde. Man gibt nicht jahrzehntelang innig und aus tiefster gläubiger Seele verehrte Heiligtümer auf, man zerreißt nicht Bande, die sich von Elternhause aus um Jugend, Jünglings- und Manneszeit geschlungen haben, ohne bitterste Schmerzen. Aber dennoch, dank dem Geschicke, ein Vorausschauendes war es allerdings wohl nicht, das mich durch die Hand des Jesuitenordens auf den Weg stellte, der schließlich in die Freiheit geführt hat. Zwei Etappen auf diesem Freiheitswege wurden besonders bedeutungsvoll: Brüssel und Berlin. Der Jesuit Fay, mein zweifacher Oberer, schickte mich nach Brüssel, damit ich dort mit Hilfe der Bollandistenbibliothek gründlichere papstgeschichtliche Studien betreiben könne, als die Exatener literarischen Hilfsmittel es gestatteten. Auch erhielt ich Erlaubnis, die öffentlichen Bibliotheken der belgischen Hauptstadt zu benutzen. Im Jesuiten de Smet, dem damaligen Oberen der Bollandisten, fand ich für meine Studien einen liebenswürdigen, stets bereiten Führer und Berater. Dass er, wie ich fest glaube, Skeptiker war, hat seiner menschlichen Vortrefflichkeit nichts geschadet. Meine Zeit in Brüssel war knapp bemessen, allein ich habe sie gut genutzt und das Studium von Geschichtswerken, die nicht auf ultramontan katholischem Standpunkte standen, sondern Kirche und Papsttum frei von lediglich wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus beurteilten, wurden für mich zu einer Offenbarung. Mit 38 Jahren las ich solche Werke zum ersten Male. So etwas gab es also? Papsttum und Kirche lassen sich auch von anderer Seite auffassen? Ihre Geschichte ist nicht nur Licht, sie enthält auch schwärzeste Schatten? Solche Fragen und Gedanken stürmten wie eine Flut auf mich ein und brachten Mauern ins Wanken, die bisher jeden Ausblick auf die andere Seite der göttlichen Kirche und des göttlichen Papsttums verhindert hatten. Nach Exaten zurückgekehrt, machte ich dem Jesuiten Fay andeutungsweise Mitteilung von den erhaltenen Eindrücken. Der Ernst, den die Brüsseler Erfahrungen für mich bargen, muss ihm, vielleicht wegen meines nur sehr vorsichtigen Berichtes, nicht recht aufgegangen sein, denn er ging mit ein paar leichten Bemerkungen von Versuchung und Kampf darüber weg. Sehr bald schon traten Versuchung und Kampf, aber in anderer Weise als Fay es gemeint hatte, durch ihn selbst an mich heran. Eines Tages eröffnete er mir: »Windthorst wünscht, dass die Frage des Kirchenstaates wieder in den Vordergrund gerückt wird. Zunächst sollen die Laacher Stimmen Artikel über den Gegenstand bringen, welche die Notwendigkeit des Kirchenstaates für die Freiheit des Papstes beweisen. Dann sollen die Artikel als Broschüre erscheinen. Setzen Sie sich sofort daran und schreiben Sie die Artikel. Unbeschränkter Raum ist Ihnen in den Laacher Stimmen bewilligt.« Als ich den Befehl erhielt, ein Befehl war es, war in meinem Inneren alles in Aufruhr, und gerade um das Papsttum kämpften Erkenntnis und Wille. Selbst die früher schon erwähnten dogmatisch-religiösen Schwierigkeiten waren in den Hintergrund getreten vor den Fragen: Ist der Papst der Stellvertreter Christi? Ist das Papsttum göttlichen Ursprungs? Ist es der unfehlbare Führer in Religion und Sitte? Ob Christus wahrhaftig und lebendig in der konsekrierten Hostie gegenwärtig sei, ist für das religiöse Leben des katholischen Christen und zumal des Priesters von ungeheurer Wichtigkeit, aber ist schließlich eine Frage des Glaubens. Ob aber das Papsttum diejenige Rolle in der Welt gespielt, ob ihm in Religion und Sitte im Laufe der Jahrhunderte diejenigen Segnungen ausgegangen sind, die sein göttlicher Ursprung und seine göttliche Mission naturnotwendig fordern, sind Fragen der Geschichte, mit den Mitteln der Geschichte zu lösen. Und ich hatte in den Brüsseler Bibliotheken schon zu tief in Kirchen- und Papstgeschichte hineingeschaut, um die Fragen noch freudig und zweifelsfrei bejahen zu können. So traf mich der Auftrag, das Papsttum zu verteidigen und es hinzustellen als die göttliche Einrichtung, der ein Unrecht geschähe, wenn man ihr nicht auch eine weltlich souveräne Stellung mit territorialem Besitz gewähre, hart. Ich versuchte mich der Sache zu entziehen unter Hinweis auf Befähigtere, Gelehrtere. Fay, der sehr kurz angebunden sein konnte, wollte nichts von Entschuldigung hören. Sie schreiben die Artikel und damit basta. Ich hatte nicht den Mut, mein Inneres zu enthüllen. Ein Glück, dass ich es nicht tat, sonst stände ich heute nicht, wo ich stehe. Und schrieb die Artikel. Aber wie? Aus eigener Überzeugung konnte ich nichts geben. So nahm ich, was andere darüber geschrieben hatten. Nur die Zusammenstellung ist mein Werk. Artikel und später die Broschüre wurden sehr gelobt. Windthorst, der intellektuelle Urheber meiner Leistung, hat mir in Berlin wiederholt seine besondere Anerkennung über sie ausgesprochen. Und der Zentrumsführer Dr. Porsch erzählte mir während des Mittagsmahles beim Berliner katholischen Propst Janel, auf der Generalversammlung der Katholiken in Bochum habe der Redner über das Papsttum, Freiherr von Wendt-Gevelinghausen, über meine Kirchenstaatsbroschüre geredet. Weit peinvoller noch gestaltete sich für mich eine zweite schriftstellerische Arbeit. Mein Provinzialoberer, der Jesuit Rathgeb, beauftragte mich, eine Verteidigungsschrift des Jesuitenordens zu schreiben unter dem Titel »Warum sollen die Jesuiten nicht nach Deutschland zurück?« Es war nach meinem Aufenthalte in Berlin. Der religiöse Zusammenbruch hatte sich in mir vollzogen und die Notwendigkeit, Orden und Kirche verlassen zu müssen, drängte sich mir auf. In dieser Verfassung sollte ich zum offiziellen Verteidiger des Ordens werden. Ich habe getan, was ich konnte, um der wahrhaft schrecklichen Bestimmung zu entgehen. Rathgeb hatte mir gesagt, wie wirkungsvoll es sei, wenn ein dem Jesuitenorden angehöriges Mitglied des deutschen Adels die Schrift schriebe. So bat ich ihn denn, von mir abzusehen und etwa die Jesuitenprinz Radziwill, Graf zu Stolberg-Stolberg, Freiherr von Hammerstein, Freiherr von Geier-Schweppenburg, die viel länger im Orden seien als ich für die Aufgabe zu bestimmen. Vergebens. Ich sei der Geeignetste. Wiederum, entdecken durfte ich mich nicht. Niemals wäre ich zur Freiheit gelangt, wie ich weiter unten ausführen werde. So nahm ich an, ein widerwilliger Sklave des Gehorsams, ein Heuchler vor mir selbst.